Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Als Karl Marx starb, hat die Welt zunächst kaum Notiz davon genommen. 7 Menschen standen an seinem Grab auf dem Londoner Highgate-Friedhof. 3 Freunde, 2 Verwandte und 2 Kampfgefährten. Das war's. Am 14. März 1883. Karl Marx, der sein ganzes Leben daran setzte, die Welt zu verstehen, wurde von der Welt erst später wahrgenommen. Dann aber konnte er sich nicht mehr wehren. Und aus Marx wurde der Marxismus gemacht. Die einen sahen in ihm den totgeglaubten Feind, wie Franz Josef Strauß. Der Marxismus als Ideologie ist tot wie eine Kirchenmaus. Die anderen instrumentalisierten ihn für ihre Zwecke, wie der ehemalige Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker. Würden Karl Marx und Friedrich Engels dies erleben, bei aller Unvollkommenheit unseres Werkes, sie würden gewiss sagen, ihr habt es gut gemacht, euer Werk ist würdig, unser Manifest, dem Manifest der Kommunistischen Partei. Wieder andere hielten ihn für schlichtweg unverzichtbar, wie der frühere Bundespräsident Walter Scheel. Zumindest so lange, bis die sozialen Probleme auf der Welt gelöst sind, wird es den Marxismus geben. Marx selbst hoffte sein ganzes Leben lang, dass die gesellschaftliche Situation sich verändern würde, zum Besseren verändern würde. Um diese Hoffnung wissenschaftlich zu untermauern, nahm er bittere Armut in Kauf, riskierte seine Ehe und machte sich auf Schritt und Tritt Feinde. Wie besessen widmete er der Kritik des Kapitalismus sein Leben. Ein Leben, das relativ normal anfing. Karl Marx wird am 5. Mai 1818 in Trier geboren, damals eine kleine Provinzstadt mit 12.000 Einwohnern. Er kommt aus gut bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater, die Mutter, seine Geschwister und er selbst erleben die Not der Arbeiter in der Stadt kaum. Es ist eine tolerante und herzliche Atmosphäre, in der Karl Marx aufwächst. Seine Familie ist jüdischen Glaubens, aber im Alter von 6 Jahren tritt er zum protestantischen Glauben über, wie alle anderen Mitglieder seiner Familie auch. Er geht aufs Gymnasium, macht sein Abitur und zieht nach Bonn, um dort Jurisprudenz zu studieren. Wie sein Vater soll er Rechtsanwalt werden. Karl Marx aber hat zunächst weniger Interesse am Studium als am Studentenleben. Ein Schreiben der Uni verrät, dass Herr Karl Heinrich Marx wegen nächtlichen ruhestörenden Lärmens und Trunkenheit eintägige Kanzlerstrafe sich zugezogen hat. Karl Marx wechselt auf Wunsch seines Vaters die Universität und zieht nach Berlin. Dort, so die Hoffnung von Vater Heinrich Marx, werde er sich dem Studium gewissenhafter widmen. Das übrigens immer weniger den Rechtswissenschaften gilt, als immer mehr der Philosophie. Er debattiert nächtelang mit engagierten Intellektuellen im sogenannten Doktorclub und diskutiert über die Philosophie Hegels. Hegel wird für Marx zum Ausgangspunkt seines gesamten Denkens. Marx' Analyse der Welt, Kapitel 1: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Als Karl Marx nach Berlin geht, erregt die Philosophie des einige Jahre zuvor verstorbenen Georg Wilhelm Friedrich Hegel großes Aufsehen. Da liefert ein Denker die Erklärung der Welt, zeichnet deren Entwicklungslinie nach und versucht zu beweisen, dass sich in der Gegenwart der Weltgeist verwirklicht. Und zwar nicht zufällig, sondern einer inneren Notwendigkeit folgend. Und die heißt, laut Hegel, Geist. Alles, was im Himmel und auf Erden geschieht, strebt nur danach hin, dass der Geist sich erkenne, für sich selbst werde, sich mit ihm zusammenschließe. An derartigen Thesen beißt sich der junge Marx die Zähne aus. Die Geschichte, sie soll eine Verwirklichung des Geistes sein? Was bedeutet überhaupt Geist? Und welche Rolle haben dabei die Menschen? Marx stellt Hegel vom Kopf auf die Füße. So jedenfalls nennt er es. Hegel wollte die bestehenden Herrschaftsverhältnisse als letztlich vernünftig begründen und erhalten. Marx dagegen will mittels derselben Dialektik beweisen, dass der Status quo vergänglich ist und die Zukunft besser wird. Ja, sagt er, es stimmt, Hegel hat recht. Die Geschichte verläuft nicht zufällig. Aber es ist nicht der abstrakte Geist, der den Fortgang der Geschichte bestimmt. Vielmehr sind es die ökonomischen und sozialen Verhältnisse. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Naja, ich meine, das ist so die Idee der materialistischen Geschichtsauffassung, sagt der Sozialwissenschaftler Oskar Negt. Wobei bei Marx immer also Dialektik im Spiel ist. Das heißt, es ist nicht dieses platte Abhängigkeitsverhältnis des Bewusstseins vom gesellschaftlichen Sein. Das geschichtliche Element der Erzeugung der Verhältnisse und der Abhängigkeit von den Verhältnissen ist für Marx das Entscheidende. Mit dieser These zementiert Marx die Grundlage seines Gedankengebäudes. Für ihn sind es nicht die Ideen, die einen Menschen zu dem machen, was er ist. Vielmehr sind es die Verhältnisse, in denen er lebt. Und deswegen muss man die Verhältnisse untersuchen, sie analysieren und kritisch hinterfragen. Und er fordert eine rücksichtslose Kritik. In dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikt mit den vorhandenen Mächten. Der Konflikt mit den vorhandenen Mächten sollte schon bald kommen. Es ist das Jahr 1843. Gut 10 Jahre zuvor hat sich mit dem Hambacher Fest in Deutschland eine demokratische Bewegung lautstark Gehör verschafft. Doch die Herrschenden reagierten, unterdrückten zunehmend liberale Gedanken und schränkten die Pressefreiheit immer mehr ein. Karl Marx, der inzwischen sein Studium mit einer Promotion über Naturphilosophie abgeschlossen hat, wird Redakteur bei der Rheinischen Zeitung in Köln, das Blatt, das von der Zensur am intensivsten beobachtet wird. Die erste Konfrontation mit dem Staat bleibt nicht aus, und Marx zieht seine Konsequenzen. Es ist schlimm, Knechtsdienste für die Freiheit zu verrichten und mit Nadeln statt mit Kolben zu fechten. Ich bin der Heuchelei, der Dummheit, der rohen Autorität und unseres Schmiegens, Rückendrehens und Wortklauberei müde geworden. In Deutschland kann ich nichts mehr beginnen. Man verfälscht sich hier selbst. Marx kehrt Deutschland den Rücken. Zuvor aber heiratet er Jenny von Westphalen. Das schönste Mädchen von Trier, die Ballkönigin. Mit der er bereits seit 7 Jahren verlobt ist. Was es bedeutet, die Weggefährtin von Karl Marx zu sein, erfährt Jenny von Westphalen spätestens jetzt. Während der Kreuznacher Flitterwochen wühlt er sich durch insgesamt 20.000 Buchseiten. Er liest Abhandlungen über die französische Geschichte, Ökonomie und Philosophie, verfasst Berge von Notizen und Manuskripten dazu. So bereitet sich der 25-Jährige auf seine nächste Lebensstation vor, Paris. Im November 1843 trifft er dort stellungslos und ohne jede sichere Existenzgrundlage mit seiner schwangeren Frau ein. Da Freunde in Deutschland für ihn Geld sammelten, hat er keine materiellen Sorgen, vorerst jedenfalls. Später wird sich das drastisch ändern. Zunächst jedoch kann er sich eine behagliche Wohnung leisten, seine Freunde Heinrich Heine und Friedrich Engels empfangen oder mit Proudhon und Bakunin über den Sozialismus und die Revolution diskutieren. So lange, bis die Polizei mit einem Ausweisungsbefehl vor seiner Tür steht. Binnen 24 Stunden muss Marx Paris verlassen. Die preußische Regierung hat dies nach 2 kritischen Artikeln aus seiner Feder veranlasst. Die Familie packt ihre Sachen und zieht nach Brüssel. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Idee des Sozialismus und der Revolution Besitz von Marx ergriffen hat. Marx Analyse der Welt, Kapitel 2, Klassenkampf und Revolution. Die Revolution ist für Marx die Lokomotive der Geschichte. Angetrieben wird sie von den gesellschaftlichen Verhältnissen und dem Aufstand derjenigen, die unter ihnen leiden. Davon gibt es zu seiner Zeit genügend. Mit der Industrialisierung wächst die Zahl der Arbeiter und derjenigen, die in unmenschlichen Verhältnissen darben. Um zu überleben, müssen die Menschen mehr denn je arbeiten, nicht selten über 14 Stunden pro Tag. Frauen und Kinder werden zur industriellen Reservearmee für die Fabrikherren, welche ungeniert ihren Reichtum vermehren. Eine Situation, in der Kritik allein nicht ausreicht, meint Marx. Die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Nur der Mensch selbst kann seine Situation verändern. Nicht Gott, keine Idee und ebenso wenig eine Theorie. Und so plädiert Marx 1848 zusammen mit Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest dafür, dass die Menschen den Kampf für eine gerechtere Welt aufnehmen. Ein Gespenst geht in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Ja, nun, Revolutionen sind ja nichts Neues. Insofern orientiert sich Marx schon an einer Revolutionsentwicklung der modernen Gesellschaft. Oskar Negt, Sozialwissenschaftler und Marx-Kenner. Was für ihn Neues ist, dass er sagt, nach der bürgerlichen Revolution von 1789 ist jetzt eigentlich eine proletarische Revolution fällig und sie kann nur gelingen, wenn das Proletariat sich als Ganzes organisiert, als eine Protestkraft sich organisiert und sich als Ganze befreit. Es geht nicht mit individuellen Befreiungen und es geht auch nicht mit der Projektion von sozialen Utopien, sondern die Grundlage ist eben die massenhafte Verelendung der Menschen, aus der heraus so etwas wie ein klassenbewusstes Proletariat entsteht. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Das Kommunistische Manifest erscheint in einer Auflage von 1000 Stück und bringt Karl Marx genau 2 Pfund, 30 Schilling und 9 Pence ein. Eine lächerliche Summe, die ihm nicht im geringsten seine Geldsorgen nehmen kann. Aber darum geht es Marx auch nicht, sondern um die Veränderung der Verhältnisse. Er ist davon überzeugt, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse unweigerlich dazu führen würden, dass die Massen zunehmend verelenden, ihre Lebenssituation nicht mehr akzeptieren und rebellieren würden. Letztlich, so seine Meinung, würden an die Stelle von Kirche und Staat solidarische Gemeinschaften mit freier Selbstverwaltung treten und an die Stelle des Privateigentums das Gemeineigentum. Aber da hat er sich wohl geirrt. Der Aufruf zum Umsturz erscheint 1848, im Jahr der Revolutionen in Europa. Oder besser gesagt, im Jahr der gescheiterten Revolutionen. Gescheitert in Preußen, gescheitert in Österreich, mehr oder weniger gescheitert in Frankreich. Und bis heute ist nirgends das eingetreten, was er voraussagte. Es ist das Jahr 1849. Marx wird wieder einmal ausgewiesen. Von Brüssel geht er nach Deutschland, von dort aus schließlich nach England. Dort werden sie den Rest ihres Lebens verbringen, teilweise in erbärmlichen Verhältnissen, die bisweilen fast proletarische Formen annehmen. Und welche Ideen verfolgt Marx in jener Zeit? Die kritische Analyse des Kapitalismus. Ein Werk, das ihm nach seinem Tod Weltruhm einbringen wird, ihn zu Lebzeiten aber 20 Jahre lang Kraft kosten würde. Bereits 1845, also schon 4 Jahre vor dem Exil in London, schloss Marx einen Vertrag über das zukünftige Werk ab und kassierte den Vorschuss. Aber es vergehen Jahre, ein Jahr, 10 und noch viel mehr Jahre, und Marx hat immer noch kein Manuskript vorgelegt. Rund 20 Jahre quält er sich damit ab. Dann aber ist es soweit. 1867 erscheint das Buch. Verdammtes Buch! Der Titel: Das Kapital, Band 1. Kritik der politischen Ökonomie. Marx' Analyse der Welt, Kapitel 3. Das Geheimnis des Kapitalismus. Wie funktioniert die kapitalistische Gesellschaft? Was ist der Grund dafür, dass immer mehr immer ärmer und immer weniger immer reicher werden? Warum vermehrt sich das Geld der Kapitalisten wie von selbst, so als ob es magische Kräfte hätte? Es sind diese und noch viel mehr Fragen, die Marx im Kapital klären will. Natürlich haben nur wenige das Kapital studiert. Das Kapital, also die Schrift, das Kapital studiert. Und Bebel hat einmal gesagt, es wäre besser gewesen, ein Handwerker hätte das Kapital geschrieben als ein Wissenschaftler. Wegen seiner literarischen Qualitäten hat das Werk sicherlich nicht seine Berühmtheit erlangt. sondern vielmehr wegen der akribischen Analyse des Kapitalismus. Dessen wesentliches Merkmal ist, so Marx, die sogenannte Akkumulation, das heißt die ständige Steigerung und Anhäufung des monetären Gewinns. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt des Kapitalismus, die Vermehrung des Kapitals, Geld um des Geldes willen. Der Kapitalismus ist eine historische Phase in der Weltgeschichte, die die Feudalgesellschaft ablöst und einen grundsätzlichen, scheinbaren Vorzug hat. Der Arbeiter ist frei. Es ist nicht mehr so wie in der Sklaverei, dass der Mensch Ware ist, sondern der Arbeiter tritt als im Grunde als stolzer Besitzer von Arbeitskraft auf. So. Und hier begegnen sich jetzt auf dem Markt der Kapitalbesitzer und der Lohnarbeiter. Und der Lohnarbeiter realisiert auf dem Markt seine Arbeitskraft, indem er einen bestimmten Lohn bekommt, ein Äquivalent. Dieser Lohn ist der Tauschwert für seine Arbeitskraft, die der Arbeiter veräußert. Dadurch, dass der Arbeiter Lohn für seine Arbeit erhält, sieht es so aus, als ob alles mit rechten, mit gerechten Dingen zuginge. Es sieht so aus, als ob das gleichwertig ist, nicht? Es sieht so aus, dass der Arbeiter auf Augenhöhe des Kapitalbesitzers ist. Aber im Produktionsprozess kommt jetzt immer mehr raus, als er vorgeschossen hat oder bezahlt hat. Anders gesagt, der Arbeiter bekommt weniger Geld, als er eigentlich verdient hat. Denn der Kapitalbesitzer, der Unternehmer, bedient sich der Arbeitskraft, um für sich noch mehr Wert zu produzieren. So kann der kapitalistische Produktions- und Ausbeutungsprozess reibungslos weiterlaufen. Der Kapitalist versucht, den Mehrwert zu erhöhen und reduziert die Kosten. Er drückt den Arbeitslohn unter den Wert der Arbeitskraft, steigert die Arbeitsproduktivität und reduziert die zu zahlende Arbeitskraft. Das alles geschieht zu Lasten des Arbeiters. Also wenn die Menschen sehen, es wird immer mehr auf ihre lebendige Arbeit verzichtet und der Reichtum wächst, werden sie das akzeptieren, werden sie das einfach hinnehmen. Das hat Marx nicht für möglich gehalten. Oskar Neck räumt ein, dass sich Marx hier wohl geirrt hat. Dennoch, an seiner Kritik der politischen Ökonomie ist kaum ein Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler vorbeigekommen, egal ob Freund oder Feind. Jedenfalls, nachdem Marx gestorben war. Zu seinen Lebzeiten sah das anders aus. Damals, als sich kaum jemand für sein Werk interessierte und er mit Geldsorgen, Krankheit und Isolierung zu kämpfen hatte. Ich glaube nicht, dass unter solchem Geldmangel je über das Geld geschrieben worden ist. Hätte Karl Marx überhaupt jemals über das Geld schreiben und berühmt werden können, wenn es seinen Freund Friedrich Engels nicht gegeben hätte? Wohl nicht. Der Unternehmerssohn rettet Marx jahrzehntelang regelmäßig aus seiner finanziellen Misere und steht ihm treu zur Seite. Engels diskutiert mit ihm nächtelang, redigiert dessen Manuskripte, fertigt Übersetzungen an und ermutigt ihn immer und immer wieder. Ohne Engels wäre Marx sicher nicht das geworden, was er war. Und ohne Engels hätte Marx gar keinen wirklichen, lebenslangen Freund gehabt, denn alle anderen Freundschaften zerbrachen, was vor allem an Marx lag. Sobald er befürchtete, dass ihm jemand zum Konkurrenten werden könnte, und diese Befürchtung hatte er für gewöhnlich sehr schnell, stieß er ihn vor den Kopf und sägte ihn ab. Herrisch, gnadenlos und radikal. Nun hat Marx nur noch wenige Jahre zu leben, in denen er sich zunehmend zurückzieht, aus der Öffentlichkeit und aus dem Leben selbst. Er ist fast 60 Jahre alt und nur mehr ein Schatten seiner selbst. Seine Frau leidet an unheilbarem Leberkrebs und stirbt 1881. Marx, der ihr langsames Auslöschen miterlebte, ist so schwach, dass er nicht einmal zu ihrer Beerdigung gehen kann. Ihm selbst bleibt nur noch etwa ein Jahr, in dem er sich doppelt verkrüppelt fühlt. Psychisch, da er den Tod seiner Frau nicht verwinden kann, und physisch, da es mit seiner Gesundheit immer mehr bergab geht. Marx stirbt im Frühjahr 1883, am 14. März. Beerdigt wird er auf dem Londoner Highgate-Friedhof neben seiner Frau. Dort erinnert ein großer, mannshoher Granitblock mit der Büste des mächtigen Hauptes an einen Mann, ohne den die Welt heute anders aussähe. Aber immer steht auf dem Granitblock in goldener Farbe: Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!